Hebrews 11. Nochmals zurück zum Hebräer 11. Last week the definition we gave of faith was this. Letzte Woche haben wir folgende Definition für den Glauben gegeben. Trusting what God said. Auf das Vertrauen, was Gott sagt. Faith always, always, always, always implies that someone said something. Glaube beinhaltet immer, und zwar immer, immer wieder, dass jemand etwas zuvor gesagt hat. So, Hebrews 11:1, and let's pray. Also Hebräer 11:1, und dann wollen wir beten. Father in heaven, we thank you tonight. Vater im Himmel, wir danken dir heute Abend for your word, für dein Wort, for your existence, für deine Existenz, for your love, für deine Liebe, for sending Jesus to this world, dass du Jesus in diese Welt gesandt hast, for the church, für die Gemeinde, for living inside of us, dass du in uns lebst, and for giving us a living hope, und dass du uns eine lebendige Hoffnung gibst. We thank you that Jesus is coming soon. Wir danken dir, dass Jesus bald zurückkommen wird. And all these world events und all diese Ereignisse in der Welt are leading up to that. Die führen darauf hin. Father, we pray that you bless these words to our hearts. Vater, wir beten, dass du diese Worte in unseren Herzen segnen mögest. In Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, verse 1 again. Nochmals Vers 1. Now faith, der Glaube, is the assurance of things hoped for. Ist aber eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Let's put the definition in. Nun die Definition. Now trusting what God said, auf das Vertrauen, was Gott gesagt hat, is the assurance of things hoped for. Das ist die Verwirklichung dessen, was man hofft. Makes sense, doesn't it? Das macht Sinn, oder? And the conviction of things not seen. Und es ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Trusting what God said, auf das Vertrauen, was Gott is sagt, the conviction of things not seen. Das ist ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Verse 2. Vers 2. For by trusting in what God said, the men of old gained approval. Denn durch das Vertrauen in das, was Gott gesagt hat, haben die Alten Zeugnis erlangt. Now verse 3, this is our verse for tonight. Und nun Vers 3, das ist der Vers für heute Abend. By trusting in what God said, durch dieses Vertrauen in das, was Gott gesagt hat, we understand that the worlds were prepared by the word of God. Verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind. Now watch this. Und beachtet Folgendes. So that what is seen was not made out of things which are visible. So dass das Sichtbare nicht aus Erscheinendem geworden ist. This is a World Book Encyclopedia I have in my hand. Ich habe ein Buch über eine Enzyklopädie. The scripture states that everything that we see did not come from what is seen. In der Schrift steht, dass all das Sichtbare nicht aus etwas Erscheinendem geworden this ist. This encyclopedia says how the earth began. Und da in der Enzyklopädie steht, wie die Welt geschaffen wurde. The birth of the solar system. Nämlich die Geburt des Solarsystems. Most scientists believe. Die meisten Wissenschaftler glauben. Thank God they didn't say all. Dank sei Gott, dass hier nicht steht, alle Wissenschaftler. Because there are some scientists who are Christians. Weil es gibt auch Wissenschaftler, die Christen sind. Most, and there are also scientists who don't believe what I'm going to talk about tonight. Und dann gibt es auch viele Wissenschaftler, die nicht an das glauben, worüber ich heute Abend sprechen werde. Die sagen, sie sind Christen. Just so they don't get mad at me. Okay, most scientists believe that the solar system developed from a huge spiraling nebula. Also die meisten Wissenschaftler glauben, dass das Solarsystem sich aus einem riesigen spiralförmigen Nebel entwickelt hat. That's all I want to say. Oh, das ist alles, was ich bloß dazu sagen there möchte. Goes the water. Und da rinnt wieder mal das Wasser. Scientists believe that the universe as we see it, also die Wissenschaftler glauben, dass so wie sich das Universum präsentiert, came from a spiraling nebula, dass das aus einem großen spiralförmigen Nebel entstanden ist. And matter. Und zwar Gase in Verbindung mit Materie. Most scientists, die meisten Wissenschaftler glauben this is das. Contradicted in Hebrews 11:3. Dem steht das Zeugnis aus Hebräer 11:3 gegenüber. So that what is seen, nämlich das, was sichtbar ist, did not come from what is seen. Ist nicht gekommen aus etwas Unsichtbarem. It was spoken into existence. Es kam nicht aus etwas Erscheinendem, sondern es wurde in die Existenz just gesprochen. Like it says in Genesis 1. So wie es ganz einfach im 1. Mose 1 heißt. And God said, Und Gott sprach: Let there be light. Es werde Licht. And God said, und Gott sprach: Let there be the heavens and the earth. Es sollen die Himmel und die Erde geschaffen and sein. And God said, und Gott sprach: Let there be vegetation. Es soll die Vegetation dazu and let there be two lights that govern the earth. Und es sollen zwei Lichter da sein, die one by day, one by night. Eine in der Nacht, eine bei Tag. And God said, und Gott sprach: Let there be cattle and creeping animals and flying birds and fish of the sea. Es wird Vieh geben, es wird kriechende Tiere geben, es wird Fische im Meer geben. And God said, und Gott sprach: Let us create man in our image. Lasst uns den Menschen schaffen zu unserem Ebenbilde. Now last week at the door I had a nice conversation with a nice gentleman. Nun letzte Woche da an der Tür hatte ich eine ganz nette Konversation mit einem netten Herrn. I knew it was coming. I knew ich wusste, dass diese kommen but würde. It was great. He said, I'm a scientist. Er hat gesagt, ich bin Wissenschaftler. And I agree with what you said. Und ich stimme mit dem überein, was Sie gesagt haben. The word is very important. Dass das Wort sehr wichtig ist. But are you saying, aber möchtest that du behaupten, the Bible and science must be in contradiction? Dass die Bibel und die Wissenschaft sich widersprüchlich gegenüberstehen? I'm not saying that at all. Ich sage das nicht. So that gave birth to this message tonight. Und das hat eben diese Botschaft hervorgebracht. Because I wanted to move on to verse 4 tonight, but we'll stay in verse 3. Ich werde dann noch auf den Vers 4 kommen, aber wir bleiben zunächst einmal im Vers 3. Science. Wissenschaft. The first law of thermodynamics. Das erste Gesetz der Thermodynamik. Matter can neither be created nor destroyed. Die Materie kann weder geschaffen werden noch zerstört werden. Matter cannot be created. Also die Materie kann nicht geschaffen it cannot werden be destroyed. Und kann nicht zerstört it can only werden. Change its form. Es kann einfach nur die Form verändern. This is from a natural point of view. Und das ist eigentlich ein natürliches Gesetz, das so im natürlichen where, Sinne festgelegt wurde. Where did this first spiraling gases come from? Also woher kam diese erste Nebelkonsistenz da mit where'd den Gasen? They were always there? Waren die immer schon da? They had to come from somewhere. Sie mussten ja von irgendwo herkommen. Matter can neither be created nor destroyed. Materie kann nicht erschaffen werden und auch nicht zerstört werden. That's why Hebrews 11:3 said. Und deshalb heißt es in Hebräer 11:3. According to the first law of thermodynamics. Gemäß dem ersten thermodynamischen Grundgesetz. Nothing that is seen. Nichts, was sichtbar ist. Came from something that is seen. Kam aus etwas Erscheinendem. Hebrews 11:3. Und Hebräer 11:3. Genesis 1. 1. Mose 1. Right in line with the first law of thermodynamics. Beides geht ganz klar einher mit dem ersten thermodynamischen Grundgesetz. But what do some scientists say? Aber was sagen da nun einige Wissenschaftler? Where did the universe come from? Woher kam das Universum? One scientist says this. Ein Wissenschaftler sagt Folgendes. This is the Big Bang theory. Nun, das ist diese Big Bang, also diese Urknalltheorie. Now you're going to have to really have faith. Da muss man wirklich Glauben haben. Okay. Da muss man Glauben haben. This is 20 billion years ago. Vor 20 Milliarden Jahren ist das geschehen. Do you know how far away that is? Wisst ihr, wie weit das entfernt if ist von I could uns? Measure the last 6,000 years on a 1 meter scale. Wenn ich nur die letzten 6,000 Jahre hernehmen könnte und das einem Meter entspräche, we would put Franz Josef about 1 centimeter back. Da hätten wir den Kaiser Franz Josef einen Zentimeter da ungefähr. We would put Jesus about 10 centimeters back. Und Jesus wäre dann vielleicht so circa 10 cm da entfernt. Do you know how far 60 billion years is? Wisst ihr, wie viel 60 Milliarden Jahre would we sind? Have to have a chart from this wall to the back wall? Hätten wir da eine Messtabelle von da hinten, von dieser Wand bis zur Wand da rückwärts, um das überhaupt darzustellen? No. Nein. We would have to have a chart. Wir bräuchten da eine Messtabelle. That went from that wall. Die von dieser Wand gingen, past that wall, durch diese Wand hindurch, past Triesterstraße, dann die Triesterstraße hinüber, past Schönbrunn, über Schönbrunn weiter, past Prague, nach Prag weiter past rauf, Helsinki, über Helsinki hinüber, all the way to the North Pole, bis hinauf zum Nordpol, turn around, dann dort herum, bring it all the way back, past Prague, dann wieder die ganze Strecke retour bis to zu this Prag, wall, bis zu dieser Wand turn retour, around, dann wieder zurück, way back to the North Pole. Nochmals weit hinauf bis zum Nordpol. Turn around. Wieder um den Nordpol come herum. All the way back to this wall. Wieder zurück bis zu dieser Wand. Turn around. Dann nochmals zurück. All the way back to the North Pole. Wieder bis zum Nordpol hinauf. And somebody und jemand is gonna tell me, sagt mir dann, that they know what happened back then. Dass er eben weiß, was da damals geschehen ist. And they don't say about 100 billion. Und das ist nicht die Rede von 100 Milliarden. Because they're sure it wasn't 100. Weil no, sie I'm sind sorry, sicher. 20. They say 20 billion. Na, sie sagen 20 Milliarden Jahre. And then they do this. It says between 18 and 20. Und dann drücken sie es so aus, ungefähr zwischen 18 und 20 Milliarden Jahren. Between 18 and 20. Ja, vielleicht zwischen 18 und 20 Milliarden Jahren. Somewhere in there, you know? Irgendwo da dazwischen hat sich das ereignet. It could be 17. Who knows? Ja, ich meine, es hätten auch 17 Milliarden sein können. Wow. Wer weiß das schon so you genau? You know what happened back then. Und du weißt, was damals geschehen ist. And you want me to read your science book. Und du möchtest, dass ich dann dein wissenschaftliches Werk lese. And believe what you say. Und dass ich das glaube, was du that sagst. Takes faith. Das braucht wirklich Glaube. That is faith, das, you are das heißt, Glaube zu haben. You are believing the word of another. Weil du glaubst an das Wort eines anderen. That's religion. Das ist Religion. This is not a science book. Das ist nicht ein wissenschaftliches Buch. Much of it is religion. Das ist ein Religionsbuch. Because you have to believe what someone said. Weil du musst glauben, was jemand gesagt things hat. That they cannot ever prove. Dinge, die sie niemals beweisen können. Okay, 4.3 billion years ago. Vor 4,3 Milliarden Jahren. Which is just from this back wall to the North Pole. Was nur entsprechen würde von dieser Wand bis zum Nordpol hinauf. 4.3. It wasn't 4.2. Also nicht 4,2 sure, Milliarden Jahre, sondern 0.3. Es war sicherlich 4,3 Milliarden Jahre. Okay. Evolution began. Da begann die Evolution. Right then, 4.3. Es war genau da, zu dem Zeitpunkt. 4,3 Milliarden Jahre. How long this chart is now. Könnt ihr euch nun vorstellen, wie lang diese Messlatte you'd ist? Have to take an airplane from that back wall. Ihr müsst jetzt ein Flugzeug nehmen, von dieser Wand weg. Marcus, how long to the North Pole by airplane? Wie lange fliegt man von da bis zum Nordpol? 7 hours? Mit dem Flugzeug. 7 hours. And you have to be looking down with binoculars at this chart that man is just da runterschauen mit dem Feldstecher, mit dem Fernglas und müsste sich diese Messtabelle ansehen vom Flugzeug aus. To see when evolution began. Um zu sehen, wo dann die Evolution eingesetzt hat. I mean, we're looking at a 1 meter chart that goes 6,000 years back. Ich meine, wir schauen jetzt da auf eine 1 Meter lange Sache, wo eben 6,000 Jahre dargestellt and historians sind. Have trouble putting things together. Und die Historiker haben bereits Schwierigkeiten, hier Dinge einzuordnen. Okay, I want you to turn with me to Psalm 102. Ich möchte, dass Sie mit mir zum Psalm 102 gehen. Second law of thermodynamics. Das zweite thermodynamische Grundgesetz says, sagt Folgendes. Everything tends toward disorder. Alles hat die Tendenz, sich zur Unordnung hin zu entwickeln. Everything. Alles. Okay, Psalm 102:25. Psalm 102, Vers 25. Of old You founded the earth. Im Deutschen ist es Vers 26. Du hast einst die Erde gegründet. And the heavens are the work of your hands. Und die Himmel sind deiner Hände Werk. Even they will perish. Sie werden umkommen. But you endure. Du aber bleibst. Watch this. Und nun Folgendes. And all of them will wear out like a garment. Sie alle werden veralten wie ein Kleid. They wear out. Second law of thermodynamics. Sie werden veralten. Das zweite thermodynamische Grundgesetz. Everything wears out. Alles wird älter und älter. Is the Bible in contradiction with science? Widerspricht hier die Bibel der Wissenschaft? No. Nein. Bible said 700 years before Christ. Die Bibel hat schon 700 Jahre vor Christi that a man was swallowed by a whale. Gesagt, dass ein Mann von einem Wal verschluckt wurde. Even gave his name. Und so wurde gar der Name genannt. His name was Jonah. Sein Name war Jonah. For some 2500 years. Vor circa 2500 Jahren scientists have made fun of that story. Haben sich die Wissenschaftler damals über diese Geschichte lustig gemacht. How could a man live in the belly of a fish for 3 days? Kann ein Mann 3 Tage lang im Bauch eines Fisches überleben? Believers had said, well, maybe you haven't seen all God's fish. Nun, ein Gläubiger hat gesagt, vielleicht hast du noch nicht alle Fische von Gott kennengelernt. We know the fish in the sea. No, nobody can live in the stomach of a fish. There's nothing big enough. Wir kennen doch alle Fische, die im Meer sind, und keiner der Fische hat einen Magen, der groß genug wäre, um prove Menschen it, drinnen zu haben. Beweis das, Gläubiger. Can't prove it, it just says it. Ich kann es nicht beweisen, aber es steht in der Schrift. But maybe we haven't seen all God's fish. Vielleicht haben wir noch nicht alle Fische kennengelernt, die Gott it geschaffen hat. 2500 years until it happened in the 1800s. Es hat dann 2500 Jahre gedauert, bis das im 19. Jahrhundert passiert ist. And a fisherman was swallowed by a fish. Und ein Fischer wirklich von einem Fisch verschluckt wurde. On a whaling boat, and he lived. Auf einem Walfischboot war das. For und er lebte. Inside the stomach er of lebte this fish. Dann tagelang im Bauch dieses Fisches. Do scientists apologize? Nun, haben sich die Wissenschaftler dann entschuldigt? Did skeptics apologize? Haben sich die Skeptiker entschuldigt? Did anybody apologize? Hat sich irgendjemand entschuldigt? No, let's move on to something else. Nein, wir wollen da was anderes noch zeigen. Sure. Ja, how long did scientists tell us that the earth was flat? Wie lange hat uns die Wissenschaft erzählt, dass die Erde eine flache Scheibe ist? How many of the stories you read where these guys sailing on ships thought they were going to go off the edge of the world? Wie viele Geschichten lesen wir von Leuten, die mit dem Schiff fahren und glauben, dass sie dann da über die Kante hinunterkippen werden am Ende dieses Meeres? Well, Isaiah in chapter 40 verse 22. Nun in Jesaja 40 Vers 22 700 heißt es, years und zwar 700 Jahre bevor Christi kam, tells us that God sits on the circle of the earth. Da heißt es, dass Gott auf dem Rund der Erde ruht. So who's catching up to who? Also wer richtet sich jetzt nach wem? Who's catching up? Is science catching up to the Bible or does the Bible have to catch up to science? Also muss sich die Wissenschaft nun nach der Bibel ausrichten oder die Bibel nach der Wissenschaft? Second law again. Everything, noch das zweite Gesetz. Is going toward disorder. Alles entwickelt sich hin zum Verfall. Do you ever put salt and pepper on a table together? Habt ihr schon mal Salz und Pfeffer zusammengemischt auf einem pile Tisch? Of pepper over there, a little pile of salt dann over kleines there. Häufchen Salz und Häufchen and Pfeffer. You kind of push it together and make little swirls. Und dann habt ihr es da so zusammengemischt und habt so. And ja. After a while, und nach einer Weile, it's just like one color. Schaut es einfach aus, wie wenn es einfärbig wäre. Why? Warum? Why is it that you can't keep mixing it and suddenly they're separated? Wieso geht das nicht, dass man sie einfach da vermischt und plötzlich sind sie wieder getrennt? Keep mixing it. Du mischt sie dadurch. Second law. Das zweite Gesetz. Everything goes toward disorder. Alles orientiert sich hin zur Unordnung. Airplane flying over the ocean. Ein Flugzeug, das den Ozean überquert. Suddenly it goes over an island. Plötzlich fliegt es über eine Insel. Wow, look at the pretty island down there. Ja, schau mal da unten, diese kleine schöne Insel. Hey, wait a minute. Moment mal. S-O-S. S-O-S. Wow, it says S-O-S in the sand. Wow, da unten im Sand steht S-O-S. Maybe it evolved. Ja, vielleicht hat sich das irgendwie entwickelt. I mean, maybe it just appeared. Vielleicht ist es einfach irgendwie erschienen. In the sand. Im Sand. Would SOS ever just appear in the sand? Würde diese Schrift irgendwann einmal sich so entwickeln? You're on this island. Du bist auf dieser Insel. No one's ever been there. Your ship crashed. Noch niemand war dort auf dieser Insel und dein Schiff hat dem Schiff gelitten. You're looking around through the woods. Und du schaust dich im Wald dort. Look in the sand. Schaust in den Sand. Ich bin ein I am. Fröhlicher Wiener. A friendly Viennese. You think that's real? Glaubst du, das ist wirklich? You think there's somebody here? Lebt da jemand hier? I don't know. Ich weiß nicht. Maybe just washed up on the shore. Vielleicht am Ufer. Ist jetzt hingeschwemmt worden. Maybe it just washed up there. Vielleicht ist das einfach dahingeschwemmt worden. It could not have washed up there. Nein, das hätte sich nicht dort bilden because können. Because of the second law of thermodynamics. Wegen dieses zweiten Gesetzes der Thermodynamik. Now you've got a whole system of evolution. Und da gibt's ein ganzes System in der Evolution. That is saying. Das ausdrückt. That it is not headed toward disorder, but it's headed toward order. Dass es sich hin zur Ordnung entwickelt und nicht zur Unordnung. From bacteria. Und zwar von der Bakterie. 4.3 billion years ago. 4,3 Milliarden Jahre. To us today. Bis zu uns hin heute. Now, can you put this on the beamer for me, please? Nun, etwas zum Anschauen auf der. Now there's a fish here. I'm going to read about this fish. Da gibt es hier einen Fisch und ich werde etwas vorlesen über diesen Fisch. This comes from a book called The Evidence for Creation. Dieses Buch trägt den Titel Beweis für die Schöpfung. This is called the coelacanth. Coelacanth fish. Der Fisch heißt Okay, this coelacanth. Fish was proven by scientists. Und dieser Fisch wurden Beweise gefunden. To be 90 million years old. Und zwar von Wissenschaftlern, und sie haben behauptet, dass er 90 Millionen Jahre alt But ist. 70 million years ago it went extinct. Aber vor 70 Millionen Jahren ist er dann verschwunden. 70 wurde ausgerechnet. Million years ago. 70. 70 Millionen Jahre zuvor wurde er dann ausgerechnet. Und zwar, das würde einer Tafel wieder entsprechen. Like to Helsinki or so. Von hier, von dieser Wand bis nach Helsinki hinaus. It wasn't 80, it was 70. Es waren 70 Jahre. 70 Millionen. It was like 70. Okay. Es waren 70 Millionen Jahre. 70 million years ago. 70 Millionen Jahre. And every time they found this fish, und wenn sie diesen Fisch empfinden, in a fossil, als Fossil, that earth where it was found, or rock, und zwar dort, wo sie diese Fossilien gefunden haben, was immediately dated at 90 million years old. Wurde eben sofort das Gestein, in dem das gefunden wurde, auf 90 Millionen Jahre datiert. They use this fish to date the earth. Und sie benutzen und verwenden diesen Fisch, um die Datierung der Erde zu bestimmen. Just a small problem. Nur ein kleines Problem dabei. In 1939, im Jahr 1939, the fish was caught off Madagascar. Wurde dieser Fisch bei Madagaskar gefangen. And many of these fish have been caught since. Und seither wurden viele dieser Fische gefangen. But how many people believed their word? Aber wie viele Menschen haben an das Wort dieser Wissenschaftler geglaubt? Faith. Glaube. Evolution is a viewpoint of world existence. Evolution, das ist ein Standpunkt in Bezug auf die Existenz. You have to believe the word of someone. Du musst das Wort von jemand glauben. How many people believe their word? Wie viele Leute glauben an das Wort dieser Leute? And it was proven wrong. Und es wurde als falsch erwiesen. And the issue is this. Und worum es geht, ist Folgendes. I've met people, ich habe Leute getroffen, who say they can be reconciled. Die sagen, sie können Versöhnung erlangen. I can believe in evolution and believe in the Bible. Also sie können das gemeinsam unter einen Hut bringen, die Evolution und die Bibel. Are you sure? Bist du dir sicher? Really sure. Bist du dir da wirklich sicher? Genesis 1, 1. Mose 1, verse 3. Vers 3. Turn with me to 2 Corinthians chapter 4. Blättert mit mir zu 2. Korinther 4. Genesis 1, verse 3. God said, also im 1. Mose 1, Vers 3 heißt Let there es, be light. Es werde Licht. Oh, but God started evolution. Nun, Gott hat diese Evolution angestoßen. You see that big mass of spiraling stuff in the beginning? Diese riesige Menge da an Nebel und God put that there. Gasen, das, Gott hat die dort hingestellt. Oh, it's funny how all of a sudden you believe in God. Ah, ist doch interessant, wie du jetzt plötzlich an Gott glaubst. God put that spiraling mass there. Gott hat diese spiralförmige Nebelwand dort Gap hingestellt. Theory says this. Und die Theorie in Bezug auf die the Big Bang Theory says this. Also die Urknalltheorie drückt Big Folgendes Bang. Aus. It says that everything in this universe da heißt es, dass alles in diesem Universum used to be compressed ganz komprimiert war in a dot. Und zwar ein winziger Punkt. A dot. The whole universe was compressed. Das ganze Universum war auf solch einen kleinen Punkt reduziert. And then it exploded. Und dann ist es explodiert. This dot informed the entire universe. Und dieser kleine winzige Punkt hat dann das ganze Universum ausgebildet. And every 100 billion years, und alle 100 Milliarden Jahre it goes back to the dot. Geht das wieder zurück auf solch einen winzigen oh, Punkt. That's impressive. Oh, wow. Das ist beeindruckend. They're sure. Die sind sicher. Now 100 billion years. You know how long that is? Also vor 100 Milliarden Jahren, wisst ihr, wie lang das ist? That's a chart from that back wall. So wenn wir dann noch einmal unsere Messlatte hernehmen, von dieser Wand an to the North Pole, bis zum Nordpol and back to that wall, und dann wieder zurück zu dieser 10 Wand. Times. Und zwar 10-mal and they know what happened back then. Und da wollen sie wissen, was damals geschehen ist. The issue is, nun, worum es geht, they are demanding your faith. Sie verlangen Glauben von dir. This is not science, these are theories. Das sind nicht Wissenschaft, das sind Theorien. These are statements made by people. Das sind Aussagen, die von Menschen getroffen who cannot wurden. Prove them, die es nicht beweisen können. Them, sie können es nicht testen or demonstrate und auch nicht demonstrieren. 2. Corinthians chapter 4. 2. Korinther 4. Vers 6. For God who said. Denn Gott, der gesagt hat. What did God say? Was hat Gott gesagt? He said, "Light shall shine out of darkness." Aus Finsternis wird Licht leuchten. Wow. The Apostle Paul quotes Genesis 1:3. Wow, der Apostel Paulus zitiert hier 1. Mose 1:3. Maybe the Apostle Paul believed that that's what God said. Vielleicht glaubte der Apostel Paulus, dass es so war, wie es And Gott sagte. And he surely did. Und er glaubte das ja. So, throw out Genesis 1. Also schmeiße mal 1. Mose 1 weg. And spiritualize it away. Und versucht das irgendwie geistlich darzulegen. And say people made that up. Und sag einfach, die Leute haben das so hingeschrieben. But I believe the rest of the Bible from Genesis 10 on. Aber den Rest der Bibel glaube ich schon, vom 1. Mose 10 an so ungefähr. Maybe from 6 on. Vielleicht schon von 1. Mose 6 okay, an. Okay, 5. Okay, gut, 5. But 1 through 3, I'm really skeptical about that. Aber von 1 bis 3, da bin ich schon sehr skeptisch. Okay, you're skeptical about chapter 1 of Genesis. Gut, du hast jetzt Skepsis in Bezug auf erstes Kapitel von Mose 1. You can throw out the whole book of 2 Corinthians. Dann kannst du aber auch den ganzen 2. Korintherbrief wegschmeißen. Because the writer is quoting from that verse. Weil der Schreiber dieses Verses ja diesen Vers zitiert. And saying, God said. Und er sagt ja dazu, Gott hat so gesprochen. You throw out 2 Corinthians, you can throw out 1 Corinthians. Also wenn du den 2. Korintherbrief wegtust, dann musst du auch den 1. Korintherbrief Because wegtun. It's the same writer. Weil es derselbe Schriftsteller. And Romans. Und dann auch den Römerbrief. Because Paul is no longer to be trusted. Weil man ja dem Paulus dann nicht mehr länger vertrauen kann. You see, people did not understand. Versteht ihr? Die Leute haben das nicht kapiert. Am I being sarcastic? Also bin ich jetzt sarkastisch? Maybe I'm being mean. Let's back it up. Ich bin ein bisschen bösartig jetzt. You're a scientist. Also okay, wenn da jetzt ein Wissenschaftler But you're expecting me to believe this. Aber Sie und ihr wollt, dass ich sowas glaube. You're a God-fearing scientist who believes the Bible. Da gibt es einen gottesfürchtigen Wissenschaftler, der die And Bibel glaubt. You're asking me to believe this. Und dann bittet mich dieser Wissenschaftler Folgendes That zu glauben. Jesus in Matthew chapter 19, dass Jesus in Matthäus 19 did not, was ignorant when he made the statement, dass er da unwissend war in Bezug auf seine Aussage. Let's turn there, please just bitte, turn there bitte blätter dorthin, Matthäus 19. Get your fingers moving a little bit. Schau mal, da blättern wir durch. Watch this. Okay, verse 3. Vers Some 3. Of the Pharisees came to Jesus, testing him and asking, "Is it lawful for a man to divorce his wife for any reason at all?" Und Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen, "Ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen?" And he answered and said, Er aber antwortete und sprach, "Have you not read that he who created them from the beginning made them male and female. Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf? First problem, das erste Problem hier is that Adam and Eve, if they're right, have to be billions of years old. Das erste zunächst ist, dass Adam und Eva, wenn die recht haben, müssen sie ja Milliarden Jahre alt sein. And we have the genealogy in Luke 3. Wir haben ja hier in Lukas 3 Genealogien, Geschlechtsregister. Und auch Matthäus 1, und da heißt es, dass sie keine Milliarden Jahre alt sind. Nicht einmal Millionen Jahre alt. Auch nicht einmal Hunderttausende Jahre alt. Und nicht einmal Zehntausende Jahre alt. Sie sind nicht so alt. Seit 6, 7 oder mehr Jahre, ja. But in the beginning they were created. Aber am Anfang wurden sie geschaffen. Okay. Watch this, verse 5. Vers 5 nun. And said, und sprach, this is God who said, Gott sprach, this is Jesus quoting Genesis, hier ist Jesus am Wort, er zitiert for this 1. reason Mose. A man shall leave his father and mother. Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen. Genesis 2:24. 1. Mose 2, and 24. Leave his father and mother and be joined to his wife. Er wird seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. And the two shall be one flesh. Und es werden die zwei ein Fleisch sein. Jesus counsels marriage. Jesus gibt hier Seelsorge für From Genesis Ehe, chapter 2 aus dem ersten Buch Mose 2 and says, God said. Und sagt, Gott sprach. Wow. Okay. What you're telling me to believe Nun, was du möchtest, dass ich glauben is soll, that Jesus was a little bit misinformed, slightly. Dass Jesus da vielleicht ein bisschen schlecht informiert war, ein wenig mehr. Right, he was the God-man. He didn't know everything. Okay, er war Gottes Mensch, aber er wusste eben nicht alles. So he was a little bit ignorant to believe the story of Genesis. Er war ein wenig unwissender und glaubte im 1. Mose. He was the God-man, but you know, he was Ich meine, er war Gott, Mensch, aber he was limited in his understanding. Aber war ein wenig eingeschränkt in seinem Verständnis. So then Peter, who says the same thing, 2 Peter 3. Also ist auch Petrus, der dasselbe im 2. Petrus 3 sagt. From the beginning of creation. Von Anfang der Schöpfung an. The Apostle Paul, 1 Timothy 2. Er sagt der Apostel Paulus im 1. Timotheus 2. Verse 12. Vers 12. Says that God created man first. Da heißt es, dass Gott den Adam zuerst schuf. That means Adam didn't have a belly button, neither did Eve. Das heißt, der Adam, der hatte eigentlich keinen Nabel, auch die Eva nicht. He was also ignorant. Der wusste also auch nicht alles. And all of the church fathers were ignorant. Und auch die ganzen Kirchenväter, sie waren until auch unwissend. An unbeliever came along, bis dann ein Ungläubiger kam. In 1857. Im Jahr 1857. And released the truth. Und endgültig die Wahrheit dargelegt that hat. That it all evolved. Dass sich das alles entwickelt hat. Oh, thank you. Ah, danke. Wow, thank you. I danke. Mean, thank you, Charles Darwin. Danke, Charles Darwin. Wow, we were like, we were all in the dark. Wir waren alle im Finstern. Wow. Wow, thank you. Oh, danke. This sheds a lot of light on everything now. Das wirft ein ganz anderes Licht auf alles jetzt. I mean, every time I see the word creation, I just substitute it with evolution. Jedes Mal, wenn ich jetzt das Wort Schöpfung lese, dann werde ich dafür das Wort Evolution einsetzen. This is what a scientist told me 2 years ago. Das hat mir ein Wissenschaftler vor 2 Jahren gesagt. Who is a Christian? Der Christ war. You just, yeah, every time you see creation, you just think evolution. Ja, er hat gesagt, jedes Mal, wenn du das Wort Schöpfung liest, dann denk Evolution. There's just one problem. Aber es gibt bloß ein Problem is that dabei. God never said that. Dass Gott das niemals gesagt hat. God never said that. Gott hat das niemals gesagt. He said the opposite, Hebrews 11:3. Er hat das Gegenteil gesagt im Hebräer 11:3. Everything that is seen did not come from something which was seen. Alles, was sichtbar ist, kam nicht aus etwas Sichtbarem. First law of thermodynamics. Das erste Gesetz der Thermodynamik. It was spoken into existence. Es wurde in die Existenz gesprochen. Now let's close with 2 Corinthians 4. Wir wollen mit 2. Korinther 4 abschließen. And by the way, und übrigens, I've rarely, if ever, seen someone, ich habe noch kaum, wenn überhaupt, jemand gesehen, who believes in evolution as a Christian, der als Christ an die Evolution glaubt, who has a hunger to read his Bible, der wirklich einen Hunger hat danach, seine Bibel zu lesen. Rarely. Kaum noch. One woman told me, eine Frau hat mir mal gesagt, her husband believes in evolution as a Christian, ihr Mann, er glaubt an Evolution als Christ. He believes that God started it. Er glaubt, dass Gott diesen ganzen Prozess angestoßen hat. And he said to me, und sie hat mir gesagt, your problem is, Rob, oder er hat gesagt, dein Problem, Rob, you don't have faith, ist, dass du keinen Glauben hast. It's interesting, right? It's interesting. I don't have faith. Ich habe keinen Glauben. Yeah, you know, I don't have faith in you. Ja, ich habe keinen Glauben an dich oder that's in exactly dir. Exactly right. I don't have faith in das you. Das ist ganz richtig. An dich glaube ich nicht. Because it doesn't state that in the scripture. Weil das eben nicht in der Schrift you're so you're telling steht. Me that. Du sagst mir das. That's your concoction. Das ist deine Sache. 2 Corinthians chapter 4. 2. Korinther 4. By the way, that guy's wife told me, und übrigens, eben die Frau, die Ehefrau dieses Mannes hat mir gesagt, some 20 years of marriage, dass in dieser 20-jährigen Ehe she can hardly ever remember that person reading the Bible. Dass sie sich kaum daran erinnern kann, dass er irgendwann einmal in der Bibel why? Studiert hat. The two go together. Weil beide, warum ist das so? Weil beide Dinge Jesus einfach zusammengehören. Said in John 10, Jesus hat in Johannes 10 gesagt, the scripture stands or falls together. Die Schrift, sie steht und fällt gemeinsam, im Gesamten. You knock one verse, wenn du einen Vers rausnimmst, and you've set dominoes off, dann ist es wie bei einer Domino-Reihe. You set them all off. Du wirfst alle um. 2. Corinthians 4:6. 2. Korinther 4:6. For God who said, denn Gott, der gesagt hat, light shines out of darkness, aus Finsternis wird Licht leuchten, is the one who has shone in our hearts. Er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist. Zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Do you know that being a Christian is a miracle? Wisst ihr, es ist ein Wunder, wenn man Christ ist. It's a creation of God. Es ist eine Schöpfung von Gott. To be a Christian means that God speaks into your heart. Christ zu sein bedeutet, dass Gott in dein Herz hineinspricht. He speaks through his word. Er spricht durch sein Wort. There is no one that is a believer today, a born again believer. Es gibt keinen wiedergeborenen Gläubigen heutzutage. Who is one without hearing the word. Der einer eben wäre, ohne dass er das Wort hört. Because the new birth is the result of faith in what God said. Weil diese Wiedergeburt ist ja das Resultat dessen, dass man an das glaubt, was Gott gesagt and hat. When I hear what God said, und wenn ich höre, was Gott gesagt this hat, is why it says in Romans 10, how can you believe, und deshalb heißt es auch in Römer 10, wie könnt ihr glauben, without a preacher? Ohne einen Prediger. How can there be a preacher unless he's sent? Und wie kann es einen Prediger geben, wenn er nicht ausgeschickt wurde? So blessed are the feet of those who preach good news. Gesegnet sind die Füße derer, die gute Nachricht predigen. God speaks. Gott spricht. And we were born again. Und wir werden wiedergeboren. I remember when I heard those words for the first time. Ich erinnere mich, wie ich diese Worte zum ersten Mal gehört habe. Unless a man be born again. Wenn ein Mensch nicht von neuem geboren wird. He cannot see the kingdom of God. Kann er das Himmelreich Gottes nicht sehen. My eyes became like marbles. Meine Augen, sie wurden ganz groß. I looked in that Bible, I said, is that really there? Und ich habe dann in die Bibel geschaut und habe mich gefragt, steht das wirklich da drinnen? Yes, it is, Robert. Ja, das steht da drinnen, Robert. Truly, truly, I say to you, wahrhaftig, ich sage euch, unless someone is born, he cannot see the kingdom of God. Wenn jemand nicht von neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Can I be born again? Kann ich wiedergeboren werden? How do I become born again? Wie werde ich wiedergeboren? Well, Rob, nun, Robert, let's pray together. Wir wollen gemeinsam beten. And we'll receive Jesus Christ into your heart. Und du wirst Jesus Christus in dein Herz aufnehmen. By faith. Durch den Glauben. Your faith, trusting what you read. Nämlich dein Glaube, der darauf vertraut, auf das, was er gelesen hat. Okay, I'm ready. Okay, ich bin bereit. What do I do? Was just mache repeat ich? After me, Rob. Also wiederhol einfach, was ich sage, Robert. Okay, I'm nervous. Okay, ich bin nervös. Okay, here we go. Okay, geht es an. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you for this day. Wir danken dir für diesen thank Tag. You for Rob here. Danke für den Robert hier. And he just wants to be born again. Und danke, dass er wiedergeboren werden möchte. So just pray after me, Rob. Also bete jetzt mir nach, Robert. God, forgive me my sin. Gott, vergib mir meine Sünden. Come into my life. Komm in mein Leben. I believe in Jesus Christ. Ich glaube an Jesus Christus. His blood. An sein Blut, his resurrection. Seine Auferstehung. I want to be born again. Ich möchte wiedergeboren werden. Of the Spirit. Durch den Geist. Like it says in this verse. So wie es da heißt in diesem Vers. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. I looked around the room. Ich habe mich umgeblickt im Raum. Looked up. Ich habe nach oben geschaut. Okay. Okay. Well, welcome to the kingdom, Rob. Also, willkommen im Königreich, Robert. Okay. Yeah, okay. Yeah. Okay. I'm born again. Jetzt bin ich wiedergeboren. Yeah, yeah, yeah. If you did it by faith. And, wenn yeah. du das im Glauben gemacht hast. Wow. Yeah. Okay. Well, I'll see you next week. Okay, wir sehen uns nächste Woche. God bless you. Thanks for your time. Gotta go to Gott class. Segne dich. Danke für deine Zeit. Ich muss gehen. I'm born again. Wiedergeboren. Wonder what this means. Was das auch immer came bedeutet. Home that night. Ich bin nach Hause gekommen an diesem Abend. Slept like a baby. Habe wie ein Baby geschlafen. Had not slept before that for about 7-8 days. Ich habe vor diesem Tag 7-8 Tage lang people nicht gut geschlafen. In my life. Und die Menschen haben es gesehen in meinem Leben. God, who spoke creation into existence, Gott, der die Schöpfung in seine Existenz hineingesprochen hat. Spoke into my heart. Er hat auch in mein Herz hineingesprochen. Let's read it one more time, we'll close. Lesen wir das nochmal. Because this is a continuing thing. Weil das ist eine fortfahrende Sache. God speaking his word to my heart happens every day. Weil Gott spricht sein Wort in mein Herz hinein jeden Tag. One more time and we'll close. Nochmals und dann wollen wir for abschließen. For God who said, denn Gott, der gesagt light hat, shall shine out of darkness. Aus Finsternis wird Licht leuchten. He is the one. Er ist es. Who has shone in our hearts. Der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist. To give the light. Zum Lichtglanz. The light of the knowledge of the glory of God. Nämlich das Licht der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes. In the face of Christ. Im Angesicht Jesu Christi. It was him. Er war es. Wow. This is what it's all about. Und darum geht es. For God said. Denn Gott hat gesagt. We'll go into Abel next week. Wir wollen uns nächste Woche weiterfahren mit Abel. For by faith. Nämlich durch den Glauben. trusting in what God said, nämlich auf das vertrauend, was Gott gesagt hat, Abel offered a better sacrifice. Hat Abel ein besseres Opfer dargebracht. And it goes for us tonight. Und das gilt auch für uns heute Abend. I want you to have a sense, ich möchte, dass ihr diesen Sinn entwickelt, that this book, dass dieses Buch, no matter how attacked, ganz gleich, wie sehr es auch angegriffen wird, is God's word. Dass das Wort Gottes from the first verse to the last verse. Vom ersten bis zum letzten Vers. And when you open it, und wenn du das öffnest, any time of the day, ganz gleich, an welchen Tageszeit, you say, God, speak to me. Dann sprichst du, Gott, bitte, sprich zu mir durch dein Wort. And you look at it, und du schaust auf dieses and Wort. You know that a supernatural God stands behind his word. Du weißt, dass da ein übernatürlicher Gott hinter seinem Wort steht. All things work to the good. Alle Dinge wirken zum Guten. All zusammen. Things. Alle Dinge. Work to the good for those who love God. Wirken für diejenigen, die Gott lieben, zum Guten. Who are called according to his purpose. Die gemäß seiner Absicht berufen sind. What kind of a crisis are you in tonight? In welcher Krise befindest du dich heute Abend? Hath God said? Hat Gott gesagt? This is what Satan did to Eve. Das hat Satan mit Eva gemacht. Eve? Eva, hath God said? Hat Gott wirklich gesagt? Let's question what God said. Wir wollen das einmal in Frage stellen, was der Gott gesagt hat. That has been Satan's plan from the beginning. Und das war der Plan Satans vom ersten and Moment it has an. Never stopped. Und er hat nie damit aufgehört. And it has neutralized the lives of thousands, of hundreds of thousands, if not millions of Christians. Und er hat dadurch Tausende und Hunderttausende und wenn nicht sogar Millionen Christen neutralisiert in ihrem whose Leben. Lives are not approved because they don't trust what God says. Ja, deren Leben nicht gut da bestätigt wird, weil sie nicht darauf vertrauen, so was Gott gesagt tonight, hat. Also vielleicht ist heute Abend jemand and hier. You're not a believer. Vielleicht bist du hier und du bist kein gläubiger Mensch. You're not born again. Du bist nicht wiedergeboren. You don't know if you're born again. Du weißt es nicht, ob du wiedergeboren bist. Pray with me tonight. Dann bete mit mir heute Abend. According to what God says. Gemäß dem, was Gott gesagt hat. Like Peter said before. So wie es Peter vorher ausgedrückt hat. God so loved the world. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt. That he sent his only begotten Son. Dass es einen eingeborenen Sohn gab. That whosoever would believe in him. Damit jeder, der an ihn glaubt, should not perish, nicht verloren geht, but have eternal life. Sondern ewiges Leben hat.